jetzt genau, das ist auch mal nochmal wichtig, natürlich das zu erwähnen. Vielen Dank. Ja, viele Erlebnisse, das kann man auch überhaupt nicht in Worte fassen, wie viel man da erlebt hat und was passiert ist. Auf jeden Fall ist Biesenthal für mich und viele verschiedene andere Leute bestimmt einer der wichtigsten Orte, wo man super viel Musikalisches und auch einfach Freundschaftliches viel erlebt hat. Und das ist natürlich eine ganz große Bereicherung und eine Freude. Und ja, das ist, genau. Jetzt geht's mal weiter mit Mana von Hugh. Thank you. Ja, das war ein Track von Hugh. Das war vor 4 Jahren hatte ich eine Begegnung mit Sadhana gehabt, der mittlerweile auch ein Dost ist, ein bester Kumpel geworden, und wir haben viel Musik gemacht zusammen, und das ist daraus entstanden gewesen. Jetzt kommt Poplar Bluff. Oh yeah. Olivier und Philipp Ruhe. Noch jemand. Und noch jemand. Johannes Wilke. Viel Spaß. Thank you. dieses Lied ist in Wiesenthal aufgenommen, bei Claudius in der Hütte diesmal. Ein Ratatouille aus guten Freunden und Seelen, die sich gerne dort aufhalten. Edkin hat gerade versucht zu erzählen, es ging um Amps und... Ja, es waren auf jeden Fall zwei Amps an von Claudius und eins war, es war so ganz geschickt miteinander verbunden gewesen. Es war schön, der Moment. Und es war Winter. Und es war Winter, ja. Ist es jetzt auch bald wieder? Ja. Das war unsere langsame Wintersession und jetzt werdet ihr gleich einen Song hören, einen Track hören von Ixelon, Simone Riedel, sie ist auch gerade hier mit uns. Das ist ein wunderschönes Album, ixelon.bandcamp.com, da könnt ihr das Album finden und der Track heißt Kopftelefon. Ist auch ein Biesentail-Release, genau. Superschönes Tape, handgemacht, frisch aus dem Ofen. Thank you. Jetzt dann doch gern noch was zu sagen. Und zwar ist das Album eigentlich entstanden aus einem Mangel. Ich hatte einen Winter in Biesenthal gewohnt oder ein bisschen länger als einen Winter und bin dann wieder zurück in die Stadt gezogen und habe das Album dann ganz alleine in meiner Wohnung aufgenommen, weil ich niemanden mehr hatte, mit dem ich Musik machen konnte. Ja. So war's. Thank you. das war Atalaya mit Kies. Ein guter Freund, der auch immer wieder in Biesenthal war und auch, ich glaube, ein, zwei Mal gespielt hat. Mindestens, ja. Das ist jetzt Beefy Boy, der auch ein ganz guter Freund von uns ist. Beefy Boy, Beefy Boy, Beefy Boy. Genau. www.vedocool.de, Beefy Boy. Softreis. Der Song heißt Wegen. Beefy Boy, echt coole Sau. Als nächstes ich spiele einen Track von einer Band, die vielleicht, ich glaube, das erste Mal, also die Premiere, das erste Konzert in Biesenthal gespielt hat. Da waren die zu zweit. Und das hat mich irgendwie voll beeindruckt und ich habe die gefragt, ob die noch ein Dritten brauchen, einen Bassisten. Und haben wir ein Jahr später diesen Track aufgenommen. Thank you. das war BBC mit Tarkovsky. Wie ich finde, eins der besten Projekte, das leider eingestampft wurde, bevor die erste Platte rauskam. Das stimmt. Ja. Und seit wann ist das eingestampft? Thales, seit wann ist das eingestampft? Seit so 2-3 Jahren. Schon so lange. Schon so lange, das kriegt man gar nicht mit, wie lange das war. Ich habe die mal bei Euhe gesehen am Spielen, das war sehr schön. Immer wenn ich die spielen habe sehen, war das sehr schön. Ich habe hier so eine Ablösung. Ja, mach mal. Die ist voll geil, krass. Und diese Ablösung heißt Anton Majow aus Bristol oder auch Antonioni Majovi. Hey Anton, I hope you're well wherever you are. Und was hat der mit der Vokule zu tun? Der hat da öfter gespielt, zum Beispiel mit Joanna. Mit Joanna. Aber ich spiele jetzt was, was er gemacht hat, bevor er überhaupt in der Vokule angekommen ist. Und das heißt Geisha. Aber ihr merkt schon, es geht immer noch um die Vokule. So. Thank you. Ja, das ist der Antonioni Majovi, der war ursprünglich mit Geisha unterwegs und hat Biesenthal ganz oft gesehen, bis vor ein paar Jahren. Eine Menge Italo-Disco gemacht. Das ist auch ziemlich cooles Zeug. Vor allen Dingen ist er selber aus Bristol und macht Italo-Disco. Das ist so schräg, wie es eigentlich nur geht. Aber um den Bogen noch etwas weiter zu spannen, kommt hier eine Nachricht aus Costa Rica über Schottland. Luck. Waren die Grüße aus Barcelona, Costa Rica von Suetsu. Hey! Und Suetsu schickt Grüße und die gehen so. Abra cadabra patas de cabra! So, und weil das so schön dazu passt, spiele ich jetzt Horton Jupiter, der mit seiner Band They Came From The Stars schon in den Anfangstagen der Vokule zu Gast war. Und hier ist ein ganz neuer Track, der heißt Smoking the Roach. Und ich glaube, es geht darum, Küchenschaben zu rauchen. buono a lui. Nel destino non c'è felicità. Per il ragazzo d'Argento che sta pensando a quando mai sarà un'anima. Jo, der Horten, das war Horten Jupiter und über Horten Jupiter und seine vormals existierende Band, die übrigens zum Teil heutzutage auch aus Sculpture-Members besteht, gibt es eine sehr schöne Geschichte, wo wir uns alle beim Fusion Festival getroffen haben, ungefähr 2004 oder so in der Richtung. Horten hat vorgeschlagen, dass wir mit vier Bands die ganze Nacht lang All Night Long von Lionel Richie spielen. Und was dann passiert ist, kann man nicht anders ausdrücken als durch einen Track der tschechischen Band Dva, die auch regelmäßige Gäste in der Vokule sind oder waren und zum Beispiel beim letzten Sommerfest nicht da waren, weil sie nicht kommen konnten. Aber da gibt es etwas zu sagen und das geht so. Kumpel von mir, der ich glaube mindestens einmal in Wiesenthal war und zwar kennt ihr den vielleicht sogar. Die ganze Horde von Kindern, die sich dort gerne auch rumtreibt, können quasi alle Texte auswendig. Endlich wieder an zu Ich hab so lange auf dich gewartet. Frühstück unterm Apfelbaum. Und alle Menschen fangen endlich wieder an. Das war der weltberühmte Bummelkasten. Na, ihr hört immer noch Radio Talflug auf Kaschmir Radio. UKW könnt ihr es sogar auch empfangen, und zwar in Berlin 88,4 und in Potsdam bei 90,7. Und wir haben es jetzt fast bald geschafft, wirklich 6 Stunden nur mit Künstlern zu füllen, die auch in Biesenthal gespielt haben. Wir könnten auch noch 1 Stunde länger machen. Machen wir auch. Wir könnten auch noch viele Stunden länger machen. Aber eine Stunde länger machen wir wohl noch. Willst du auch? Wir wollen jetzt alle noch 1 Stunde länger machen. Ne? Ich auch voll. Übrigens www.vokule.de. Und ganz genau, übrigens, es geht immer noch drum, www.vokule.de. Fört er Mitglied oder fört er nicht Mitglied? Fört er Mitglied oder fört sie Mitglied, war, glaube ich, dein Anliegen für heute noch. Fört, ne? Fört sie ist mir sehr wichtig, ja. Fört sie ist ihm sehr wichtig. In diesem Sinne, www.vokule.de, informiert euch. Es ist alles sehr schön erklärt. Es gibt schöne Videos, die Jules richtig toll auch zusammengeschnitten hat. Man kann sich ein schönes Bild davon machen, wie wertvoll dieser Ort eigentlich allen sein sollte. Und Edkin? Allen, die da waren und allen, die noch hinkommen wollen würden, vielleicht dann auch. Herzlich eingeladen. Dann. Hier kommt der Gruß nach Hamburg und der geht so. Hamburg heißt nämlich Gängeviertel und Gängeviertel sind Freunde. Thank you. Das ist Nikolai von Zeug, der uns mit sehr interessanten experimentellen Dingen beehrt hat. Und hier übernimmt Edgen. Jetzt kommt God is God von Chickis und mir. God is God und wir sind Sculpture. Sculpture UK. Irre übrigens, die machen so Vinylplatten, die man mit dem mit der Kamera abfilmen kann und dann sind da überall kleine Filme drauf. Das ist vollkommen abgefahren. Dazu noch die Geschichte erzählt, dass wir hier im Kaschmir-Radio überhaupt nicht wären, wenn wir nicht 2017 in Café Otto gespielt hätten mit Sculpture, die wir gleich weiterhören werden, als Mitband an dem Abend. Und sich nach dem Konzert Daniel vom Kaschmir-Radio vorstellte und sagte, hey, wir müssen mal etwas in Berlin miteinander machen. Und so weit ziehen sich dann eben die Kreise der Vokule raus, auch aus dem Land raus und wieder zurück in unsere Breitengraden. Viel Vergnügen. Ja, ein weiterer. Hey, Matt. Endloser Rekordhalter von Konzerten in Biesenthal, ob am Lagerfeuer, am Strand oder auf der großen Bühne beim Festival. Und auf der Tischtennisplatte. Und auf der Tischtennisplatte. Die Tischtennisplatte und Matt. Matt Elliott. Wahnsinn. In diesem Fall hat er sich selbst geremixed auf The Drunken Songs und als The Third Eye Foundation seinen eigenen Song geremixed, The Maid We Messed. Und auf Biesenthal, dem Talflugfreitag, geht's in die ausgequetschte Nachschlagsstunde. Und Yannick und ich haben noch ein bisschen was für euch vorbereitet. Von daher können wir auch The Maid We Messed mit einer vollen Länge von 22 Minuten nicht ausspielen. Wir haben, glaube ich, mindestens 250 musikalische Besucher der Vokule angeschaut und es ist natürlich unmöglich, deren Gracing in 7 oder 6 Stunden unterzubringen. Aber hier kommt wer, Holger? Sorgen scheinen beim Tag und bei der Nacht, jedes bei seinen. Großen und Kleinen, silbern strahlt der Mond, für die meinen und deinen. Und weinen, wenn der Gold und der Mond scheinen. Thank you. nach Heo Hansen, die ihren letzten Pinky Pong Release auf 7 Inch mit dem Namen Die Sonne und der Mond in Der Gold und der Mund umverdichtet und nachgesungen haben, hören wir jetzt einen weiteren sehr regelmäßigen Besucher des Tals und guten Freund Tobias, den Zickerman. Is beautiful, this makes it feel more real. I kissed her cheek and told her to leave me standing right here. You know that one song that talks about seeing me walking down the street and I start to cry, except me, I got my headphones on so I wasn't listening. It was a real sad day when the sun broke over this big city. I followed the sidewalk home trying to act like a lion, standing in a phone booth throwing little quarters at glints of hope. Shit ain't sad, I got a steel will. Now looks can kill, how you learn counts. Yeah, I wanna fuck, but not that bad. I want a girlfriend with a cat, an apartment with plants, and enough space in the kitchen to cook, and enough room to dance. I want a girlfriend with a cat, an apartment with plants, and enough space in the kitchen to cook, and enough room to dance. Laser. enough space in the kitchen to cook and enough room to dance. I want a girlfriend with a cat. Prinzenallee, Bluebird, auch in Wiesental. Man mag's kaum glauben. Und da kommt schon der Nächste. Und dieser gute Mann heißt Mike Moya von Richter und von Godspeed You Black Emperor. Und ein Teil dieses Songs ist auch auf unserem Trailer für die Vocoole www.vocoole.de zu finden, der euch um Unterstützung bittet. Dieses Gelände, an dem alle diese verschiedenen Musiken der letzten 6,5 Stunden entstanden sind oder die damit etwas zu tun haben, weil es sich um einen Platz handelt, der musikalisch und nicht nur musikalisch netzwerkt, was das Zeug hält. Mike Moya, wenn er in der Küche sitzt, hat Sweat zugesagt, sieht aus wie ein Schmetterling. Thank you. Danke, Mike. Und schöne Grüße. Und wir kommen zu Jeremy Smoking Jacket, einem Projekt von Rose Kemp, die auf dem Goldmund Festival einen Auftritt absolviert hat, der Sony, hallo Sony in die Sauna, dazu veranlasst hat, die frisch von seinen Eltern erhaltenen Blumen ihr einfach spontan zuzuwerfen, was sie mit einer unfassbaren Freude beantwortet hatte. Yes! Holger. In Spain, we don't have places like yours at the lake. I'm from Madrid. And I dreamed there would be a place like Vukula with such a community in my city. When I was invited to perform in Biesenthal for the first time, I was so surprised with the openness and the spirit of such a place. But I also felt envy that we are not able to create something like this in my country. Places like this are necessary. They create a space, a escape way from the stressful craziness of the cities. They also allow citizens to get closer to the nature and closer to themselves. Such places should be common and near all big cities, but since they are rare and not everywhere, they should be protected and supported wherever they are, like we do with endangered species. David Fernandez, Ecicello. Und nicht fehlen dürfen Jelte und Sophie mit dem Trommelorchester aus Christiania, Kopenhagen, sehr oft zu Gast bei uns gewesen mit diesem unglaublichen selbstgebauten Vehikel, das nur in einen Pferdewaggon hineinpasst, mit Rädern und das aussieht wie aus einem dieser eigenartigen Fantasiemärchenfilme, aus dem man eigentlich Feuer und Gestalten und Wesen herausspringen erwartet. Und tatsächlich ist dem auch so, denn es speit Feuer, es macht Musik, es bewegt sich, es leuchtet und hin und wieder springt Sophie aus dem Gefährt und tanzt. Thank you. Ja, und unweigerlich nähern wir uns auch den Enden unserer Zugaben. Fast 7 Stunden Musik aus und um Biesenthal und wir könnten vermutlich nicht nur Stunden, sondern auch Tage so weitermachen. Und wir würden das in der Sauna machen, normalerweise. Ja, ich wette, da werden wir auch gerade gut gehört. Ja, ja, die haben sich schon beschwert, dass wir nicht schon da sind. Ja, und der Mann, der jetzt noch kommt und seine Fistelstimme erhebt in einem... Das ist der Mark. Markovic und auch diesen Sommer am Beach einen ganz famosen Auftritt hingelegt. Und er war auch auf jeden Fall nicht zum ersten Mal bei uns. Danach gibt es noch einen... Den wage ich gar nicht zu erwähnen, weil der ist immer der Letzte. Bis gleich. Sag mal, alles ja. hat ein Ende, nur die Vokule hat keins, oder? Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Vokule ist wokule.de und da kommen wir heute her, seit 7 Stunden. Und da kommen wir nicht nur seit heute her, sondern seit 16 Jahren und die letzten nahezu 7 Stunden drehten sich um Musik aus und um Biesenthal. Und wir danken Kashmir Radio, wir danken Matteo, wir danken Shelley. Eine kurze Unterbrechung. Einen ganz Bitte. Herzlichen Gruß an Giacomo in Genua. Und an Daniel in? Daniel in London. Danke. Und Matteo in der Küche. Wir danken weiterhin Laika Yona, Ixelon, Bob Drop, The Bird Keeper, J-Rope, Edkin Checken, Miranda Gerstadt und Mingus Ballhaus. Und Mingus Ballhaus. Von Minze für ihre Beiträge. Und wie angekündigt, besteht das Ende aus einem Song, der in meiner Erinnerung so oft das Ende von allen möglichen, und seien sie noch so lang gewesenen Sets gewesen ist, ob sie 17 Stunden vielleicht sogar gingen. Ein Song wollte immer am Schluss noch gespielt werden und klang so, als ob dieses Ende natürlich immer ein neuer Anfang ist. Aber es ist kein Ende, weil wir am 9. November schon die nächste Sendung hier haben. Auch das noch. Und es ist auch kein wirklicher Künstler, dem wir lauschen, auch wenn gesungen wird. Und er war auch einmal selbst nicht da auf einem Festival. Auf der Bühne des Goldmund Festivals 2007 stand ein kleiner Laptop. Auf diesem Laptop waren zu sehen 2 rechteckige Augen, die hin und her klackerten. Nein. Und ein Slot. Mr. Hopkinson. Und es war Mr. Hopkinsons Computer, yes. der für uns gesungen hat. Und natürlich wird dies unser letzter Song sein, weil nach all dem muss man sich fragen, where is my mind? Abracadabra! Stop. Try this.